Erster Gott nahm mich mit. Er führte mich in ein Tal. Dort waren viele trockene Knochen. Zweiter, ich ging um die Knochen herum. Es waren sehr viele Knochen. Sie waren ganz trocken. Dritter Gott fragte mich, können diese Knochen leben? Ich sagte, Herr Jahwe, du weißt das. Vierte. Dann sagte er zu mir, sprich zu den Knochen. Sag, ihr trockenen Knochen, hört Gottes Wort. Fünfter, der Herr Jahwe sagt zu den Knochen, ich gebe euch Atem. Dann werdet ihr wieder leben. Sechster, ich gebe euch Sehnen und Fleisch. Ich gebe euch Haut und Atem. Ihr werdet leben. Dann wisst ihr, dass ich Jahwe bin. Siebter, ich sprach, wie Gottes sagte. Es gab ein Geräusch. Die Knochen kamen zusammen. Achter, ich sah Sehnen und Fleisch auf den Knochen. Dann kam Haut darüber. Aber sie atmeten noch nicht. Neunter, dann sagte er, sprich zum Wind. Sag, Herr Jahwe sagt, komm, Atem, von allen Seiten. Hauche diese Toten an. Sie sollen leben. Zehnter, ich sprach, wie Gottes sagte. Der Atem kam in sie. Sie wurden lebendig. Sie standen auf. Es war eine sehr große Menge. Elfter Gott sagte zu mir, diese Knochen sind das Volk Israel. Sie sagen, unsere Knochen sind trocken. Wir haben keine Hoffnung mehr. Es ist vorbei mit uns. Zwölfter darum spricht zu ihnen, der Herr Jahwe sagt, ich öffne eure Gräber. Mein Volk, ich hole euch heraus. Ich bringe euch ins Land Israel. Dreizehnter, dann wisst ihr, dass ich Jahwe bin. Ich öffne eure Gräber. Ich hole euch, mein Volk, heraus. Vierzehnter, ich gebe euch meinen Atem. Ihr werdet leben. Ich bringe euch in euer Land. Dann wisst ihr, dass ich Jahwe bin. Ich habe es gesagt und ich tue es. Fünfzehnter, das Wort Jahwes kam zu mir. Sechzehnter, nimm einen Holzstab. Schreib darauf, Juda und seine Freunde. Nimm einen zweiten Stab. Schreib darauf, Josef und seine Freunde. Siebzehnter, dann halte beide Stäbe zusammen. Sie sollen in deiner Hand ein Stab sein. Achtzehnter, wenn die Leute dich fragen, was bedeutet das? Neunzehnter, dann sag ihnen, der Herr Jahwe sagt, ich nehme den Stab Josef. Ich lege ihn zum Stab Juda. Sie werden ein Stab in Judas Hand. Zwanzigster, die Stäbe sollen in deiner Hand zusammen sein. Alle sollen es sehen. 21. Sag ihnen, der Herr Jahwe sagt, ich hole die Kinder Israels. Ich hole sie aus allen Ländern. Ich bringe sie in ihr eigenes Land. 22. Ich mache sie zu einem Volk. Sie wohnen im Land Israel. Ein König wird über sie herrschen. Sie werden nicht mehr zwei Völker sein. 23. Sie werden keine falschen Götter mehr haben. Ich rette sie von ihren Sünden. Ich mache sie rein. Sie werden mein Volk sein. Ich werde ihr Gott sein. 24. Mein Diener David wird ihr König sein. Sie werden einen Hirten haben. Sie werden meine Regeln befolgen. Sie werden tun, was ich sage. 25. Sie werden in dem Land wohnen. Es ist das Land, das ich Jakob gab. Ihre Väter wohnten dort. Sie und ihre Kinder wohnen dort für immer. Mein Diener David wird immer ihr Herrscher sein. 26. Ich mache einen Bund mit ihnen. Es ist ein Bund des Friedens. Er ist für immer. Ich mache sie groß. Mein Heiligtum wird immer bei ihnen sein. 27. Ich werde bei ihnen wohnen. Ich werde ihr Gott sein. Sie werden mein Volk sein. 28. Dann werden alle Völker wissen, ich bin Jahwe. Ich mache Israel heilig. Mein Heiligtum bleibt immer bei ihnen.